Hiob antwortete und sprach, ja fürwahr, ihr seid das Volk, und mit euch wird die Weisheit aussterben. Ich habe auch Verstand wie ihr, nicht stehe ich hinter euch zurück, und wem wäre dergleichen nicht bewusst? Ein Spott des eigenen Freundes muss ich sein, ich, dessen Ruf bei Gott Erhörung fand, ein Spott ich, der Gerechte und Fromme. Dem Unglück Verachtung. So denkt der Sichere, ein Stoß denen, deren Fuß im Wanken ist. Wohlbehalten stehen den Räubern ihre Zelte, und sorglos leben, die Gottes Zorn erregen, wer seinen Gott in seiner Faust führt. Wahrlich, frage doch nur das Vieh, das wird dich's lehren, und die Vögel des Himmels, die werden dir's verkündigen, oder was auf der Erde kriecht, das wird dich's lehren, und die Fische des Meeres werden dir's erzählen. Wer erkennte nicht an Alidem, dass Jahwes Hand solches gemacht hat, in dessen Hand die Seele alles Lebendigen ruht und der Geist jegliches Menschenleibes? Prüft nicht das Ohr die Worte, gleich wie der Gaumen die Speise kostet? Bei Ergrauten ist Weisheit und langes Leben so gut wie Einsicht. Bei ihm ist Weisheit und Stärke, sein ist der Rat und die Einsicht. Wenn er einreißt, so wird nicht wieder aufgebaut, wen er einkackert, dem wird nicht mehr aufgetan. Wenn er die Wasser hemmt, versiegen sie, lässt er sie los, so wühlen sie die Erde um. Bei ihm ist Macht und Bestand, ihm gehört der Irrende und der Verführer. Er führt Ratsherren ausgezogen fort und betört Richter. Er löst die Fessel der Könige und schlingt um ihre Hüften einen Strick. Er führt Priester ausgezogen fort und stürzt längst Bestehende, entzieht Wohlbewährten die Rede und beraubt Greise des gesunden Urteils. Er gießt Verachtung über Edle aus und lockert den Gürtel Gewaltiger. Er enthüllt tief Verborgenes aus Finsternis heraus und zieht tiefes Dunkel an das Licht. Er lässt Völker groß werden und stürzt sie ins Verderben, breitet Völker aus und lässt hinweg sie führen. Er raubt den Häuptern des Volkes den Verstand und lässt sie irren in unwegsamer Öde. Sie tappen in lichtlosem Dunkel, und er lässt sie taumeln wie Trunkene.